Was für Musik hast du auf deinem Telefon? Da sind viele üble Sachen drauf. Wirklich jede Menge. Bei mir auch. Nichts verrät so viel über einen Menschen wie seine Playlist. Das weiß ich, deswegen mache ich mir ja Sorgen. Und ich hab deine Mutter übrigens in den Arsch gefegt. Nur, dass du's weißt. Und jetzt aber ab. Platz in meinem Gehirn, dieses Land zu wissen. Was soll ich damit anfangen? Oh,